Ostseewelle. Wir sind Partner der Feuerwehren bei uns im Land. Was unsere über 40.000 Feuerwehrmänner und Frauen bewegt, hört ihr in unserem Feuerwehr-Podcast. Wassermarsch! Mit Ostseewelle-Chefreporter und Selbstfeuerwehrmann Alexander Stuth. Packende Einsätze, technische Neuheiten, Jubiläen unserer Feuerwehren. In diesem Podcast reden wir Klartext über Aktuelles, Wünsche und auch Sorgen meiner Kameraden. Wassermarsch! Der Feuerwehr-Podcast von Ostseewelle. Präsentiert von Firepack. In unserer kostenlosen App, in allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich im Web bei ostseewelle.de. We'll be right back. Ostseewelle im Party Hitmix von und mit Enrico Ostendorf. We'll be right back. schön im Takt bleiben. Ihr hört den Party-Hitmix bei Ostseewelle. Ostseewelle. Ostseewelle. Rocky Hit Mix von und mit Enrico Ostendorf. Jederzeit kostenlos streamen in der Ostseewelle App und im Web unter ostseewellemusikwelt.de. die Welle. Party Hit Mix. Für euren Heimatverein. Das ist Scheine für Vereine. Das Original von Ostseewelle und der Sparkassenfinanzgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Wir machen weiter. Montag für Montag. Monat für Monat. Holt euch 2000 Euro für eure Vereinskasse. Ist einfach bombastisch. Meldet euch an. In unserer App und im Web bei ostseewelle.de. Der Scheine für Vereine Montag. Nächste Woche wieder. Unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Weil es um mehr als Geld geht. Mal ehrlich, alle reden immer nur darüber, was wir ändern müssen. Für ein besseres Morgen, eine gesunde Umwelt, eine digitale Zukunft. Wir in Sachsen-Anhalt haben auch Ideen dazu. Eine Region, die seit Jahrhunderten Freiräume bietet, Ideen zu entwickeln und Neues zu wagen. Von der Himmelsscheibe über Luther bis zum Bauhaus. Heute sind es Projekte zur Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie oder erneuerbare Energien. Informiere dich auf moderndenken.de. Sachsen-Anhalt. Modern denken. Überall im Vorverkauf. There's a place in my heart when it all comes crashing. place that I go. Every time that you're in town, it's just me in my knots, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. But that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together. I'll be here and you stay there. Truth is, I never cared. Whatever, whatever, 2 years I made forever. I'll be here and you stay there. Won't see me cry no tears. Freitag und Samstagabend, der Party-Hitmix mit Enrico Ostendorf. Nur hier bei Ostseewelle. can dance. living dangerously. Ostseewelle Party Hitmix mit Enrico Ostendorf. Das ist der Party-Hit-Mix bei Ostseewelle. Ostseewelle. Mecklenburg-Vorpommern mit dem Wichtigsten aus unserem Land, Deutschland und der Welt. Ich bin Jan-Henner Reitzer.